Good morning. Guten Morgen. We have already spent 7 days on just the first 2 verses of 1 John. Wir haben bereits 7 Tage nur mit den ersten beiden Versen des ersten Johannesbriefes verbracht. Let's finish up with the last part of verse 2. Schließen wir den letzten Teil von Vers 2 ab. We saw that Jesus is the eternal life giver and that he lives face to face with the Father. Wir haben gesehen, dass Jesus der ewige Lebensspender ist und dass er von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater lebte. And now John finishes by saying, and he has dawned upon us. Nun schließt Johannes mit den Worten, er ist uns jetzt erschienen. It is really interesting that the Apostle John makes it clear that Jesus now has been revealed. Es ist wirklich interessant, dass der Apostel Johannes klarstellt, dass Jesus jetzt offenbart wurde. If you look in the original Greek, this actually means that he has been manifest so that he exposed himself. Wenn du im griechischen Original nachschaust, bedeutet das eigentlich, er wurde offenbart, so dass er sich selbst enthüllte. Exposing in the sense that there is nothing hidden anymore by him. Everything is visible. Enthüllt in dem Sinne, dass nichts mehr von ihm verborgen bleibt, alles ist sichtbar. My dear friend, may I suggest to you? Mein lieber Freund, ich möchte sagen, that how much you see of Jesus does not have anything to do with him. Dass wie viel du von Jesus siehst, nichts mit ihm zu tun hat. And this is why it is important to always understand that we now are responsible for how much we see of Jesus. Deshalb ist es wichtig, immer zu verstehen, dass wir jetzt dafür verantwortlich sind, wie viel wir von Jesus sehen. Jesus already has revealed himself completely. He walked on earth. The Gospels talk about him. The Epistles talk about him. Jesus hat sich bereits vollständig offenbart. Er wandelte auf der Erde. Die Evangelien sprechen von ihm. Die Briefe sprechen von ihm. And it's so beautiful. There's nothing hidden anymore about Jesus. Und es ist so schön, dass nichts mehr über Jesus verborgen ist. This is why it is for me such a shock again how we create our own Jesus that fits into our lives. Deshalb ist es für mich schockierend, dass wir unseren eigenen Jesus erschaffen, der in unser Leben passt. We have to accept and take the Jesus that has been revealed and manifested, dawned upon us. Wir müssen den Jesus annehmen und umarmen, der offenbart, manifestiert und uns erschienen ist. Not the Jesus that we like because this is the one that's most comfortable in my life. Nicht den Jesus, den wir gerne hätten, weil dieser am bequemsten in unser Leben passt. There's nothing hidden anymore about Jesus. Es gibt nichts mehr, was über Jesus verborgen ist. If you study through the Bible, especially the New Testament, and just to find out everything that he is. Wenn du die Bibel studierst, insbesondere das Neue Testament, um alles über ihn herauszufinden, you will literally find out there's no secrets anymore about Jesus. Wirst du feststellen, dass es keine Geheimnisse mehr über Jesus gibt. Everything has been revealed. It's like dawn means the night is gone and everything is light. Alles ist offenbart worden. Es ist wie bei Tagesanbruch. Das heißt, die Nacht ist vorbei und alles ist hell. But so many Christians still live like there are so many secrets to Jesus that they can't figure out. Doch so viele Christen leben immer noch so, als gäbe es so viele Geheimnisse über Jesus, die sie nicht verstehen können. But biblically speaking, this is not the truth. Biblisch gesehen ist das jedoch nicht wahr. Since he's been revealed, since he dawned upon us, it's now up to you to open your eyes and start to look at what he looks like. Da er offenbart wurde, da er uns erschienen ist, liegt es nun an uns, die Augen zu öffnen und sich anzuschauen, wie er aussieht. Let us go to the next part here. Kommen wir zum nächsten Teil. And this is verse 3. Zu Vers 3. So we proclaim to you that we have seen and heard about this life giver. So verkünden wir euch, was wir über diesen Lebensspender gesehen und gehört haben. I don't really want to spend time about this because we've already said that. Ich möchte nicht viel Zeit darauf verwenden, da wir bereits darüber gesprochen haben. John is just re-emphasizing this truth. Johannes betont nur noch einmal diese Wahrheit. But I want to focus on the next part. Look how beautiful he says that. Ich möchte mich auf den nächsten Teil konzentrieren. Schau, wie schön er es ausdrückt. So that we may share and enjoy this life together. Damit wir dieses Leben miteinander teilen und genießen mögen. When the Bible talks about so that, it's very important that we understand that we have to pay close attention to what's coming after. Wenn die Bibel damit sagt, ist es sehr wichtig zu verstehen, dass wir genau darauf achten müssen, was danach kommt. We are sitting right now in the studio in Teresina, the northeast of Brazil. Jetzt sitzen wir im Studio in Teresina im Nordosten Brasiliens. It's a very hot part of the country. Das ist eine sehr heiße Gegend. If I say to Daniel, Daniel, we are going to leave the studio here in 1 hour. Wenn ich zu Daniel sage, Daniel, wir verlassen das Studio in einer Stunde, so that we can enjoy a really nice ice cream at the best ice cream place in the Northeast. Damit wir ein wirklich gutes Eis im besten Eiscafé des Nordostens genießen können. Because near here we have this beautiful gelato place. Denn hier in der Nähe gibt es dieses schöne Eiscafé. If I say this, there are no more secrets. We know exactly why we're leaving the studio. Dann gibt es keine Geheimnisse mehr. Wir wissen genau, warum wir das Studio verlassen. When we leave the studio, Daniel is not going to say to me, hey, where are we going? What are we doing? Wenn wir das Studio verlassen, wird Daniel mich nicht fragen, wo gehen wir hin? Was machen wir? In fact, Daniel is going to be so excited, he's going to count the minutes until we leave the studio, because he likes that ice cream. Daniel wird sogar so aufgeregt sein, dass er die Minuten zählt, bis wir das Studio verlassen, weil er dieses Eis mag. And look what John is teaching us here. Schau, was Johannes hier lehrt. He said, we are proclaiming to you that we've seen and heard about this life giver, so that we may share and enjoy this life together. So verkünden wir euch, was wir über diesen Lebensspender gesehen und gehört haben, damit wir dieses Leben miteinander teilen und genießen mögen. This means that every single Christian is supposed to share and enjoy the divine life together with Jesus. Das bedeutet, dass jeder einzelne Christ das göttliche Leben gemeinsam mit Jesus teilen und genießen soll. Jesus did everything that needs to be done. The Holy Spirit did everything that needs to be done, and the Father did everything that needs to be done. Jesus hat alles getan, was getan werden musste. Der Heilige Geist hat alles getan, was getan werden musste. Und der Vater hat alles getan, was getan werden musste. And even John did everything that needs to be done. He told you about it. Sogar Johannes hat alles getan, was getan werden musste. Er hat dir davon erzählt. This means that anybody who doesn't share and enjoy the divine life of Jesus, he's the only one to blame. Das bedeutet, dass jeder, der das göttliche Leben Jesu nicht teilt und genießt, selbst schuld ist. I cannot imagine for me spending a day where I don't enjoy the shared life of Jesus. Ich kann mir nicht vorstellen, auch nur einen Tag zu verbringen, ohne das gemeinsame Leben mit Jesus zu genießen. It really makes no sense for Christian life to be miserable. Es ergibt wirklich keinen Sinn, dass ein Christ ein elendes Leben führt. If you're supposed to share and enjoy the life of Jesus together with him, how can you be miserable? Jesus isn't miserable. Wenn man das Leben Jesu mit ihm teilen und genießen soll, wie kann man dann ein elendes Leben führen? Jesu Leben ist nicht elend. And it's very interesting that the word share here is the actual Greek word koinonia. Es ist sehr interessant, dass das Wort teilen hier das griechische Wort koinonia ist. I don't know if you know what koinonia means. I did a very intensive study once when I was young. Ich weiß nicht, ob du weißt, was koinonia bedeutet. Als ich jung war, habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt. It means a total and a complete equal sharing. Es bedeutet ein vollkommen gleichberechtigtes Teilen. Like business partners who are equal partners in the business. Wie bei Geschäftspartnern, die gleichberechtigte Partner im Geschäft sind. And here John is telling us that we are supposed to be equally sharing in the life of Jesus together with him. Johannes sagt uns hier, dass wir gemeinsam mit Jesus gleichberechtigt an seinem Leben teilhaben sollen. But he also says enjoy. Aber er sagt auch genießen. Ach, my dear friend, you're not supposed to endure the Christian life until one day Jesus rescues you from this world. Mein lieber Freund, du sollst das christliche Leben nicht ertragen, bis Jesus dich eines Tages von dieser Welt erlöst. You are supposed to enjoy every moment of your life here on this earth and continue to enjoy it in heaven. Du sollst jeden Moment deines Lebens hier auf dieser Erde genießen und es auch weiterhin im Himmel tun. And I will see you tomorrow. Bis morgen.